Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, ideologischer Staubsauger. Und heute auch Schlagbohrmaschine der Aufklärung. Heute soll es gehen um Werbung und Geschlecht. Die Kritik der Werbung ist ja zumeist banal, eher so ein Lamento. Die zu erwartenden linken Gemeinplätze sind ja hinlänglich bekannt. Darum geht es in dieser Sendung nicht. Vor allem auch nicht um Konsumkritik. Werbung und Geschlecht. Wir werden 4 Beiträge hören. Als erstes ein von Roger Behrens. Bitte um Aufmerksamkeit. Er wird uns über den historischen Ursprung und die gesellschaftliche Funktion von Werbung aufklären. Danach ein paar Reflexionen von Paulette Gänzler. Verführung zur Mündigkeit. Sie sagt uns, warum es keine richtige Werbung im Falschen geben kann, noch richtige Argumente gegen die Reklame. Als drittes erzählt uns Theodora Becker etwas über Prostitution als illegitimes Kind der Kulturindustrie. Sehnsucht nach Unmittelbarkeit. Das ist ein Vortrag, den sie 2013 in Halle gehalten hat. Und schließlich ein Text von Magnus Klaue von 2010. Das Ende der Diplomatie. Warum Linke weder Liebe noch Affären, sondern nur Beziehungen kennen. Werbung versteht sich als Bitte um Aufmerksamkeit für das, was man zu bieten hat. Dass sie zumindest den Versuch unternimmt, Konsumenten in ihrem Sinn zu beeinflussen, liegt in der Natur des Instruments, heißt es in einer Einführung zum Thema für Studierende der Betriebswirtschaftslehre. Triftiger könnte die Definition kaum sein, auch nicht im Hinblick auf die unumwunden formulierte Ideologie, die dem widersprüchlichen Prinzip der Werbung zu eigen ist. Eine Bitte um Aufmerksamkeit, die den Adressaten allerdings ohne jede Freundlichkeit einer Bitte aufgezwungen wird. Der Widerspruch setzt sich im Adressaten der Werbung fort, im sogenannten Individuum. Richtet sich die Bitte um Aufmerksamkeit an das, was die Einzelnen und Vereinzelten für ihre menschlichen Begehren halten, so kennt die Werbung zweifellos den Menschen nur in seiner sozialisierten Individualform, als Konsumenten. Das wiederum ist nicht die gesellschaftliche Funktion der Werbung, sondern liegt nach der bündigen Definition Günter Schweigers und Gertraud Schratteneckers von der Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Absatzwirtschaft, in der Natur des Instruments. Solche Natur ist die zweite, die noch aus jedem falschen Bedürfnis ein richtiges macht, noch aus jedem richtigen indes ein falsches. Indem der Mensch nur mehr in seinen tierischen Funktionen essen, trinken und zeugen, höchstens noch Wohnung, Schmuck etc. sich freitätig fühlt und in seinen menschlichen Funktionen nur mehr als Tier. Wie Karl Marx über die entfremdete Arbeit notierte, deren zivilisierter Ausdruck die Werbung ist. Das Grundprinzip der Werbung ist aus dem Tierreich übernommen. Was in der Natur im Wesentlichen keinen anderen Zweck hat, als sich bestens paarungsgeeignet für die Fortpflanzung anzubieten, hat sich in der vergesellschafteten Menschheit vom unmittelbaren Paarungs- und Fortpflanzungsauftrag gelöst. Jedoch eben in entscheidender Weise nicht ganz. Werbung operiert auch in der Menschenwelt weiterhin im Modus des Natürlichen, des Naturhaften oder Naturgegebenen. Nur dass es jetzt um die Fortpflanzung der Gesellschaft als solcher geht, um die Paarung mit dem System und seiner Elementarform, der Ware, die sich gleichsam selbst anzupreisen scheint. Jede Werbung ist ein Versprechen. Ob es eingelöst wird, ist zweitrangig, eigentlich sogar unwichtig. Es braucht nur die reale Referenz, dass es potenziell einlösbar ist. Aber dieses Potenzielle ist, je abstrakter das Reale, umso stärker dehnbar. Das Versprechen zielt auf eine Vorstellung von Glück, die allerdings an die glücklosen, tristen und stumpfen Zwänge der Natur gefesselt bleibt. Dieses falsche Spiel mit dem Glücksversprechen verlangt Werbung nachgerade, wo sich rücksichtslos die Logik des Warenverkehrs durchgesetzt hat und das gesellschaftliche Geschehen vom Doppelcharakter der Ware bestimmt ist. Werbung muss so verfahren, weil sonst die unüberbrückbare Kluft, die Differenz zwischen Tauschwert und Gebrauchswert der beworbenen Ware, allzu offenkundig würde. Die Differenz von Tauschwert und Gebrauchswert charakterisiert den Widerspruch der Werbung. Die Bitte um Aufmerksamkeit preist den Gebrauchswert an, Kraft des instrumentellen Zwangs, den Konsumenten an den Tauschwert zu fesseln. Wo die Menschen als gesellschaftliche Subjekte nicht mehr sind als Konsumenten, fallen mithin in der beworbenen Ware, der Ideologie nach, Tauschwert und Gebrauchswert zusammen. bilden die zwei Seiten der Ware in der Werbung gemeinsam das Image. In der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft seit dem Fordismus ist das zur Struktur der sogenannten Kultur geworden, ist also diese Differenz verlebensweltlicht. Deshalb sprechen Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung im Abschnitt über Kulturindustrie bereits im Untertitel von Aufklärung als Massenbetrug. Deshalb funktioniert die großartige Szene in John Carpenters Film Sie leben von 1988, wo der Protagonist John Nader erstmals eine der geheimnisvollen Sonnenbrillen aufsetzt und die wahre Botschaft hinter einem Großplakat der Firma Control Data: We are creating the transparent computing environment, entdeckt. Obey. Wir finden genau das bis heute wieder in der Obey Giant Kampagne des Street Artist Shepard Fairey. Deshalb funktioniert auch Barbara Krugers Plakatserie I shop, therefore I am. In dieser Weise ist Werbung, was sie eigentlich nicht sein will: Propaganda. Stattdessen suggeriert sie, eine Form der Kommunikation zu sein. Dass Propaganda und Kommunikation der Etymologie wie dem Konzept nach ihren historischen Ursprung in der katholischen Kirche haben, kommt nicht von ungefähr. Unterstützt von einer Bildsprache, die mittels Hell-Dunkel-Kontrasten den Gegensatz zwischen Gut und Böse darstellt, entwickeln sich in der Religion bereits im Mittelalter die noch heute bekannten Verfahren der Werbung. Durch Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern werden diese Verfahren erweitert. Geschichtlich gilt übrigens Martin Luthers Anschlag seiner 95 Thesen im Jahre 1517 als eine der ersten großen Werbekampagnen. Mit der industriellen Revolution folgt die Entwicklung der modernen Werbung vor allem zwei Wegen, die sich schließlich überschneiden: Werbung als Anzeige und als Reklame. 1841 wird in den USA die erste Agentur gegründet, die Anzeigen in Zeitschriften vermittelt. Gleichzeitig wird im Zusammenhang mit dem Verkauf von Spezialitäten, also Luxuswaren, in den Pariser Passagen erstmals von Reklame gesprochen. Ausgehend von der Lithografie Ende des 18. Jahrhunderts bringt der Siebdruck auch farbige Plakate in die Städte. 1855 stehen in Berlin die ersten 100 nach Ernst Littfass benannten Plakatanschlagsäulen. In den Metropolen der USA werden schon in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Großbogenplakate als kommerzielle Werbemittel eingesetzt. Bald darauf ist hier auch das erste Mal von einer Verschandelung des Straßenbildes durch Riesenplakate die Rede. Der Offsetdruck Anfang des 20. Jahrhunderts bringt neue Möglichkeiten. Die Plakatgestaltung fällt nun in den Aufgabenbereich vieler Künstler, vor allem in Frankreich. Édouard Manet, Henri de Toulouse-Lautrec, später die Surrealisten. Die Werbung verschmilzt in der fortschreitenden kapitalistischen Ökonomie mit dem Design. Der Fetischcharakter der Ware, den Marx noch in der Produktion versteckt darstellt, wird mit der Etablierung der modernen Konsumgesellschaft in der Werbung zum spektakulären Bilderrätsel. Mit höherer Psychologie wird an die niederen Instinkte appelliert. Das setzt sich seit den 20er Jahren als ubiquitäre Strategie der Werbung durch. Edward Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, versucht, die Psychoanalyse für die Konsumökonomie nutzbar zu machen und begründet die Public Relations. Sein wegweisendes Buch, veröffentlicht 1928, heißt schlicht Propaganda. Public Relations sind das Gesicht des Kapitalismus, die Hülle der Anatomie der Gesellschaft, welche Marx nach Hegel als die materiellen Lebensverhältnisse bezeichnet hat. Was sich im Wirtschaftsverkehr als Tausch vollzieht, wird nun, gerade mit der Gestaltung des Alltagslebens durch die Werbung, zur neuen Form moderner, demokratischer gesellschaftlicher Beziehungen, nämlich zur Kommunikation. Dies verdichtete Harold Dwight Laswell 1948 in der berühmten Formel: Wer sagt was, in welchem Kanal, zu wem, mit welchem Effekt? Grundlegend für diese Form der Kommunikation ist die technische Verschränkung von Bild und Schrift. Werbung ist nun nicht mehr nur das, was auf Plakaten und in Zeitungsannoncen stattfindet, sondern was überhaupt als das moderne Leben sichtbar wird. Der Durchbruch kommt mit dem Ersten Weltkrieg. Er war zumindest für die USA der erste moderne Propagandakrieg. Amerika agierte militärisch, um der Welt die Demokratie zu bringen. Erstmals wird die Politik mit denselben Verfahren der Werbung verkauft, wie auch die Produkte der Konsumgüterindustrie. Ausschlaggebend war dafür der Einsatz der neuen Techniken von Fotografie und Film. Damit wurde der Begriff der Wahrheit auf die Probe gestellt. Fotografie und Film machen fortan das, was wahr ist, sichtbar. Wahrheit wird von einem rationalen Begriff zu einem ästhetischen Bild. Die Wirklichkeit wird zu einer Kategorie des Visuellen, zu einer Visualität, die das Bild des Ganzen zugleich zersetzt. Die Werbeplakate zeigen Ausschnittvergrößerungen einer Welt, die aus den gezeigten Teilen nicht als Totalität zusammensetzbar wäre. Hier ein paar Augen, dort eine Hand, hier ein lachendes Gesicht, dort zwei Beine, hier ein Auto, dort eine doppelt so große Bierflasche, noch größer ein Kopfschmerzmittel, und ebenso groß die Waschmaschine. Die Wahrheit ist nicht hinter der Werbung, sondern in der Unwahrheit der Wirklichkeit, die die Werbung illustriert. Deshalb ist es vielleicht in eigensinniger Befindlichkeit begründet, die Abschaffung von großer Außenwerbung zu fordern. Subjektiv, sinnlich praktisch ist es jedoch einigermaßen idiotisch. Die richtige Forderung wäre die Abschaffung der Wirklichkeit, die, um als Wirklichkeit überhaupt gelten zu können, die Werbung für sich nötig hat. Anschaulich wird das mit der berühmten Fotografie Margaret Burke White's Kentucky Flood, die im Februar 1937 im Magazin Life veröffentlicht wurde. Ein die Fotografie ausfüllendes Plakat zeigt eine fröhliche, weiße, im Auto fahrende Mittelklasse-Kleinfamilie. Dazu die Sprüche "World's highest standard of living" und "There's no way like the American way". Vor dem Plakat reiht sich eine Schlange von vorwiegend Schwarzen, die hungrig und geduldig auf Essen warten. Die Werbung präsentiert die Welt des Kapitals als Schlaraffenland. Sie ist nur noch das gerahmte Bild einer ohnehin allgegenwärtigen Logik des Spektakels. Adorno und Horkheimer nennen das den Triumph der Reklame in der Kulturindustrie, die zwangshafte Mimesis der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwaren. Abgeschafft werden muss nicht zuerst die Werbung, sondern das falsche System der Bedürfnisse, dessen sie sich bedient und das sie zugleich produziert und reproduziert. In den in der Tat nicht sonderlich hübschen und wenig geschmackvollen Images, in denen die Herrschaft übers Bedürfnis sich als Verführung der menschlichen Begierde geriert, in der Verkettung von Reklame, Information, Befehl, wie es Adorno in Das Schema der Massenkultur skizziert. Die Werbung gehört insofern zu einem System, das jede gesellschaftliche Form der Aufklärung längst kassiert hat. Auch das ist der Massenbetrug ums Glück, dass die menschliche Dynamik vom moralischen Gesetz in mir und dem bestirnten Himmel über mir, wie Kant sagt, durch den künstlichen, mit Werbung tapezierten Himmel des Tauschgesetzes vollends und verlustfrei ersetzt ist. Thank you. Eine kleine Meldung löste vor kurzem einigen Trubel aus. Bundesjustizminister Heiko Maas will geschlechterdiskriminierende Werbung in Deutschland unterbinden, hieß es dort. Er folge dabei einem Beschluss der SPD-Parteispitze, die in Reaktion auf die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht in Köln ein modernes Geschlechterbild im Land etablieren will. Diese Logik entspricht ziemlich genau der feministischen Kritik, die sich nach Köln durchsetzte und die sich in ganz verallgemeinerter Form um Gewalt gegen Frauen thematisierte. Jetzt wird nahegelegt, die massenhaften Übergriffe seien ein Resultat der Darstellung von Frauen in der Werbung. Der Deutsche Werberat ist bislang dafür zuständig, Reklamen zu rügen, die den Eindruck erwecken, Personen seien käuflich zu erwerben oder Personen mit Objekten gleichsetzen, die Personen auf ihre Sexualität reduzieren oder ihre sexuelle Verfügbarkeit nahelegen, die mit übertrieben herausgestellter Nacktheit eine Herabwürdigung des Geschlechts vermitteln, die einen pornografischen Charakter besitzen. Maßstab sind dabei neben der Mär des durchschnittlich mündigen Otto-Normalverbrauchers und der bewussten Konsumentin Lieschen Müller auch die allgemein anerkannten Grundwerte in der Gesellschaft sowie die dort vorherrschenden Vorstellungen von Anstand und Moral. Noch zu Marxens Zeiten wurde die Ware auf dem Markt eher feil geboten bzw. wohlfeil angeboten, wie Marx immer wieder betonte. Heute ist davon nur noch der Begriff des Feilschens geblieben. Beides verweist auf die vorrangige Bedeutung des niedrigen Preises für den Konkurrenzkampf. Die Werbung, also das Umwerben hingegen, hat ihren kreatürlichen Ursprung in der tierischen Balz. Sie entstammt dem Sexuellen und der Verführung. In der Brautwerbung und dem späteren individualisierten Heiratsantrag wird die Frau vom Mann umworben, auf dass aus ihr die mehr oder weniger sittsame Ehefrau werde. Deren notwendiges Korrelat war bekannterweise die Hure. Diese war frei in dem doppelten Sinne, dass sie frei von der permanenten Versorgung des einen Mannes somit frei war, ihren Körper an viele zu verkaufen. Sie bot sich dar, sodass der jeweilige Mann sich auch einmal umworben fühlen durfte, was er freilich zu entlohnen hatte. Die gemeinhin als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnete Prostitution und der in sie eingeschriebene Zusammenhang von Geld, Konsum und Sexualität avancierten neben der Homosexualität zum Vorbild der freien Liebe aus purem Vergnügen, die sich der Fortpflanzung versagte und somit scheinbar sich selbst als Zweck genug war. Die Soziologin Eva Illou wies auf die Wechselwirkung zwischen der modernen romantischen Liebe und dem Konsum am Beispiel des neu aufkommenden Rendezvous hin. Ausgehen und sich amüsieren wurden nun feste Bestandteile der Partnerwahl, mit dem heutigen Ergebnis, dass die gesamte Liebe und vor allem die Sexualität maßgeblich vom Konsum substituiert sind. Der Konsum ist somit bis in seine innersten Züge auch sexuell geprägt. über die Wirkungsweise der heutigen Werbung, also in Zeiten der psychischen Subsumption unter das Kapital, nach der formellen und reellen Subsumption, gibt es mindestens zwei verschiedene Sichtweisen. Zum einen die von Ernst Primosch, CEO einer Public Relations Agentur, der meint, die Werbung ist ein Ort, an dem sich die tiefgreifenden Erscheinungen einer Epoche ausdrücken, deren Geschichte, Ängste, Mythen, Vorlieben und Interessen. Und zum anderen die der Initiative Pink Stinks, von der sich Heiko Maas bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs beraten ließ. Zunächst ist Werbung nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft, Werbung wirkt. Sie konstruiere etwas. Aber Werbefachleute sind oftmals die besseren und widerlicheren Psychologen. Es war schließlich Sigmund Freuds Neffe, Edward Bernays, der die Bezeichnung und das Wesen des PR-Beraters prägte und der beispielsweise verkleidete und rauchende Suffragetten aufmarschieren ließ, um das bisher verpönte weibliche Rauchen als Akt der Emanzipation zu inszenieren. Schon sein Onkel jedoch hatte in seiner Massenpsychologie darauf hingewiesen, dass man die Bedeutung der aktiven Suggestion, also der tatsächlichen Hinzugabe, nicht überbewerten sollte. Auch das Wort Reklame, welches erst von den Nazis aufgrund seines angeblich jüdischen Charakters in einer Diskursschlacht flächendeckend in Werbung geändert wurde, scheint der obigen These des Werbeexperten gegen die der Aktivisten recht zu geben. Die ungefähre Bedeutung des Wortes Reklame lautet ins Gedächtnis rufen, im Sinne von zurückrufen. Da man schließlich nur erinnern kann, was schon einmal gewusst wurde. Dass die Werbung zu großen Teilen auf das Unbewusste zielt, dürfte mittlerweile Konsens sein. Was sie dort macht, ist aber äußerst strittig. Denn keineswegs ist das Unbewusste konkret ansprechbar. Man kann ihm keine bestimmte Marke verkaufen. Unbewusst wirkt die Reklame nur im allgemeinen Sinne. Sie soll für den Konsum sans phrase werben. Das heißt aber nicht, dass sie bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse schafft, sondern sie findet sie eher vor und reizt sie aus, wodurch sie selbstverständlich auch bestätigt werden. Jenes beständige Zitieren des Immergleichen durch die Reklame bildet den Zeitkern sowohl der Sprechakttheorie als auch des Poststrukturalismus und seiner Vorstellung vom Diskurs. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, soll Paul Julius Reuter dem Gerücht nach gesagt haben. Auch die anfänglich sehr textlastige, beschreibende Reklame wurde immer mehr um Darstellungen erweitert, bis diese schließlich dominierten, während die Worte meist nur noch in Gestalt des Slogans Eingang in eine Kampagne fanden. Im 20. Jahrhundert kommen dann auch erste sexuelle Anspielungen und Nacktabbildungen, sogenannte Pin-Ups, auf, die in dem Maße zunahmen, in dem die Massenproduktion und der Konsumismus an Bedeutung gewannen. In der heutigen Phase der Sexualisierung kehrt die Werbung gewissermaßen zu ihrem eigenen Ursprung zurück. Das Bildreservoir der Werbung bedient sich aus den allgegenwärtigen Inszenierungen der Pornografie, die älter ist als die entsprechenden Werbeformen, und holt sich ihre Rollenklischees auch in den Präsentationen eines Mario Barth oder von Caveman, deren jeweiliger Erfolg schon für sich spricht und von dem sich die Werbung durchaus bemüht, etwas abzustauben. Man sollte in diesem Zuge auch nicht vergessen, dass die meisten gerügten Beispiele, also die ganz vulgären Varianten, von Autowaschanlagen und Wurstbuden aus der tiefsten Provinz stammen. Wer Deko ist, ist Objekt, heißt es in einem Feuilleton-Text. In einem Modell ein Subjekt sehen zu wollen, ist aber ebenso absurd, wie dies bei der Rolle eines Schauspielers, gleich welchen Geschlechts, zu versuchen. Angeblich wird die Frau in ihrer Darstellung in der Reklame immerzu zum Produkt. Spannend ist doch aber eigentlich, dass zumindest in demselben Maße das Produkt zur Frau wird. Besonders eindringlich zeigte dies die Kampagne »Jetzt kommt Alice«, in der Vanessa Hessler, Model und Gaddafi-Sohn Liebschaft, die Städte zierte, das eigentliche Produkt, ein DSL-Anschluss, aber erst sehr viel später eingeführt wurde. Man könnte sagen, dass in der sexistischen Werbung der Marx'sche auf den Freud'schen Fetisch trifft. Im Fetischcharakter der Ware scheinen die Produkte der menschlichen Hand mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende, selbstständige Gestalten zu sein. Der sexuelle Fetischismus hingegen beruht in erster Linie auf der Kastrationsangst und deren Konsequenz. Jene pathologische Personifizierung des sachlichen Objekts, also die Ersetzung des ursprünglich begehrten Objekts durch andere Objekte der Begierde, die sich selten als Leidensdruck manifestiert, wird heute verallgemeinert, da wir in einer Zeit leben, in der nach Adorno Kastration charakteristischer als Konkurrenz ist. Es handelt sich um eine scheinbare Aufhebung des Fetischcharakters der Ware, indem er libidinös aufgeladen, personifiziert und somit potenziert wird. Die Reklame schlägt die Psychologie mit ihren eigenen Waffen und schließlich steht die Frau für das Produkt. An jener Imago hat sich nun der gaffende Konsument seine Befriedigung zu suchen, kann es jedoch gar nicht, da der voyeuristische Akt nur Vorlust ist. Werbung und Vorspiel gleichen sich hierbei ungemein, denn wie im Falle der sexuellen Erregung der Verführer, so ist in der Erregung durch die Werbung die Marke sogleich zur Stelle. Zumindest sofern alles nach Plan verläuft. Was im einen Falle der Tauschakt, ist im anderen der Sexualakt. Die Doppelbedeutung des Wortes Verkehr weist darauf schon hin. Das Problem der Werbung ist nun gerade, dass prinzipiell nicht die Frau, sondern das Produkt im Mittelpunkt stehen sollte, was jedoch meist nicht gelingt. Immer häufiger weisen Studien darauf hin, dass erotisch angehauchte Werbung nicht sonderlich effizient ist, jedenfalls nicht, um die erwünschte Markentreue aufzubauen. Es ist sehr effizientes Heischen nach Aufmerksamkeit, das in den meisten Fällen den Blick aber so sehr auf das nur Unterstützende lenkt, dass die beworbene Marke gar nicht bemerkt wird. Das unbewusste Moment überwiegt das Bewusste und verfehlt somit die intendierte Wirkung. Trotz der Latenz dieser Erkenntnis in der Werbebranche hätte sich das angestrebte Verbot also vielleicht ohnehin bald erledigt. Die dem liberalistischen Laissez-faire verpflichtete Phrase, dass der Markt das schon regelt, könnte hier ihren eh schon geringen Wahrheitsgehalt zeigen, indem die Konkurrenz jene scheinbar ineffizienten Methoden aussiebt. Was bleibt, ist die Werbung für das falsche Ganze. Weiterhin angesprochen wird nämlich der Narzissmus, aufgrund dessen die Kritikerin wie der Bewunderer der Werbung denken, dass sie von dem lasziven Blick des Modells tatsächlich gemeint und angesprochen sind. Daraus speist sich schließlich auch die paranoide Vorstellung, quasi von Plakaten verfolgt zu werden. In der Tat entfaltet die Reklame einige Wirkung. Wer hier jedoch ernsthaft von Zwang und Gewalt spricht, meldet vor allem die eigene Unmündigkeit an. Auch als Marx'scher stummer Zwang der Verhältnisse kann die Reklame nicht einfach beschrieben werden. Denn dieser meint den Hunger und den daraus erwachsenen Zwang zur Arbeit. Die direkte Werbung auf Plakaten oder Ähnlichem ist so ziemlich das Vulgärste an Ideologieproduktion, wenn man sie beispielsweise mit der Kulturindustrie vergleicht. Erste verhält sich zu letzterer wie der Pawlowsche Hund zur tiefen Psychologie. Zweierlei ist an der Kritik der sexuellen Werbung und dem daraus erwachsenen Verbotsverstoß prinzipiell zu bemängeln. Erstens ist das bemängelte Phantasma der allgemeinen Verführbarkeit nicht einfach per se zu verwerfen, sofern man nicht vorhat, ähnlich vulgärkonservativ und puritanisch zu verfahren wie Aldous Huxley mit der schönen neuen Welt. Der Unterton der Kritik zielt auf die Ablehnung sexueller Verführung und Freigebigkeit. Aber die Empörung über das falsche Glück opfert mit diesem auch die Idee des Richtigen, wie Adorno bemerkt. Jene universelle Verfügbarkeit und sexuelle Verführung, die mit der heutigen planmäßigen Polyamorie nicht das geringste gemein hat, wäre ja erst das Ende des sexuellen Wettbewerbes, der beispielsweise die Protagonisten Michelle Houellebecqs so ungemein zur Verzweiflung treibt und von dem niemand weiß, ob er mit dem ökonomischen Wettbewerb enden würde. Wer sich nun zweitens eine bessere oder gar emanzipatorische Werbung wünscht, hat sich längst verabschiedet von der notwendigen allgemeinen Kritik der Reklame, wie sie beispielsweise in der Dialektik der Aufklärung entwickelt wurde. Der Kunde ist vielmehr je nach Bedarf pubertärer oder infantiler König, der in Ahnung der mangelnden Qualität der Ware einfach eine höhere Qualität ihrer Bewerbung fordert. Die Kritik der Gesellschaft muss sich notwendigerweise ihrer eigenen Triebkräfte bedienen. Ihre Reklame verfährt aber ebenso, nur sehr viel effizienter. Es handelt sich hierbei um eine Branche mit einem Umsatz in vielfacher Milliardenhöhe und ehrlich gesagt auch zahlreiche der heutigen Journalismusanwärter werden zumindest zeitweise in diesem Bereich arbeiten, sofern sie schreibend ihren Lebensunterhalt bestreiten möchten. Solch eine Prognose kann man ganz ohne Häme aussprechen, da die Realität dieser Tätigkeiten Urteil genug ist. Sofern der politische Aktivismus und Journalismus jedoch allzu deutlich schon ein Einüben in die allgemeine Funktion der Reklame ist, die wunderbar vom konkreten Inhalt zu abstrahieren vermag, darf man das getrost kritisieren. Ironischerweise wiederholt auch gerade die Kritik der Werbung als Gegenwerbung jene Werbung durch Zitat der Slogans und Bilder nur unentgeltlich. Wie kritisch das geschieht, ist völlig gleichgültig, denn das Unbewusste kennt keine Verneinung. Was oft genug gesehen wurde, wird für es irgendwann existieren. Die Allgegenwärtigkeit der Reklame zeigt sich in nahezu allen Bereichen des Lebens, besonders intensiv jedoch in linksradikalen Demoparolen sowie Transparenten, in politischer Musik und zieht sich bis in die kleinsten Nuancen der Sprache. Wolfgang Port hat die Protestbewegung jeglicher Couleur deshalb völlig zu Recht beschrieben als Juniorpartner der Kulturindustrie, einschließlich deren politischer Abteilung. Gemeint ist damit in Abgrenzung zur Kritik der Akt der Verführung im Politischen, der Wunsch, die Massen zu erreichen, durch das Mittel, sich ihnen so weit wie möglich gleichzumachen. Die sexistische Werbung ist vielmehr ein Epiphänomen der allgemeinen Reklame, die den Gehalt letzterer nur am offensichtlichsten bloßstellt. Die Reklame, deren Nähe zur Propaganda offenkundig ist, verträgt sich mit der negativen Aufhebung des autoritären Charakters wunderbar, während die Freude gegen das Verbot jener Werbung vor allem mit dessen genuinem Wesen korreliert. In diesem Zuge wäre das Verbot eher als Machtdemonstration über den Konkurrenten in der Meinungsproduktion zu betrachten. Weder der juristische Befehl, das Verbot, noch die politische Verführung, die Reklame, sind ein Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Adorno, der sich solcher Zusammenhänge bewusst war, bevorzugte in seinen Erziehungsvorträgen deshalb statt eines Verbotes eher den Weg, die ganze Chose durch Aufklärung madig zu machen. Denn es gilt weiterhin der erste und einzige Grundsatz der Sexualethik. Der Ankläger hat immer Unrecht. Wie mit dir hab ich mich noch nie. ma belle amie. Après tous les bons jours, je te dis merci, merci. Le voici un folk of mine of pardon, de voici. Paris amitien, muss ich dir sagen, es tut mir weh. Zu wissen, du wirst nicht vergessen, ja, so bist du. Ma belle amie, I'm in love with you. Mon bel ami, de gut amitié, du midi, hab ich mich noch nie. Mon bel ami, nach all den schönen Tagen sage ich merci, merci. Dans mes fantômes, ma petite biche, mon cher amant. Muss ich dir sagen, dein Französisch ist sehr charmant. Dass wenn du du lernst, wirst du vergessen, ja, so bist du. Mon bel ami, I'm in love with you. Der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch schreibt 1983 in einem Aufsatz in Sexualität konkret über die moralisch grundierte Empörung über die Prostitution. Zitat: Werden die Äußerungen der Moralpolitiker auf ihren Kern reduziert, dann ergibt sich, die Prostituierten sind sittlich gefallen, die Bordellbesitzer asozial und kriminell, die Freier haltlos bis tierisch. Es wird also so getan, als sprenge das alles den Rahmen dessen, was Fakt und Sitte ist. Ich denke, das Gegenteil trifft zu. Genau dieser Ausgangspunkt verspricht auch heute noch bessere Erkenntnisse als der, von dem noch immer die Debatte um die Prostitution auszugehen scheint. Sieht man sich an, was zum Beispiel Alice Schwarzer über die Prostitution zu sagen hat, so lässt sich feststellen, dass ihre Annahmen nicht fundamental andere sind als beim heuchlerischen Moralpolitiker. Nur ist die sittliche Empörung durch moralische Skandalisierung ersetzt und die Klage über den sittlichen Verfall zugespitzt zur Klage über die Verrohung der geschlechtlichen Beziehungen und die Gewalttätigkeit der Männer. Fasst man ihre Äußerungen zusammen, so sind die Freier im Grunde rücksichtslose Vergewaltiger, die Bordellbetreiber profitgierige und brutale Menschenhändler und die Prostituierten entweder ausgebeutete Sklavinnen oder manipulierte Opfer des Patriarchats. Prostitution sei ein Skandal, beziehungsweise eigentlich ein deutscher Skandal, aber über den Nationalismus von Alice Schwarzer müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. In der Prostitution werde die Würde der Frauen mit Füßen getreten. Mit Volkmar Sigusch lässt sich der Sorge um die Würde der Prostituierten die Frage entgegenhalten. Zitat: Wie sollte entschieden werden, wer entwürdigter ist? Die Prostituierten oder die Journalistinnen, Krankenschwestern, Psychologinnen, die wegen einiger kurzweiliger Vorteile ihrem Chef zu Diensten sind? Die Callgirls oder die Frauen am Fließband, auf den Toiletten, bei Latscha an der Kasse, auf dem Laufsteg, vor der Linse, an den Sichtgeräten? Die Peepshow-Frauen oder all die anderen, die sich auch verkaufen müssen, allerdings für weit weniger als 3.000 Mark netto im Monat. Die, die diese Atmosphäre am Kochen halten, inszenieren ein sexistisches Standgericht nach dem anderen. Sie stiften, wo es nur geht, zu jeglicher Prostitution an und sorgen sich um die Würde jener Frauen, die es tatsächlich tun. Sie setzen weibliche Körper in der Werbung ein und sind betroffen, wenn sich einer so darauf stürzt, wie sie es gerne hätten. Sie lassen sich von Flick und Flack Bargeld in den Smoking schieben und nennen die schwer verdiente Mark der Prostituierten schmierig. Sigusch richtet also das Augenmerk auf heutige Arbeitsverhältnisse im Allgemeinen, um den vermeintlichen Skandal Prostitution in den Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft einzuordnen. Die Frage drängt sich auf, worin denn der Unterschied besteht, wenn es überhaupt einen gibt, zwischen dem Einsatz sexueller Arbeitskraft und dem der anderen nicht sexuellen, körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten zum Zwecke der Erwerbsarbeit. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass scharfsichtigen Kritikern der Moralheuchelei gegenüber der Prostitution, wie vornehmlich Karl Kraus, auf den Sigusch hier vielleicht implizit Bezug nimmt, der Begriff der Prostitution zur Metapher geriet für die Ausbreitung von Lohnarbeitsverhältnissen gerade im Bereich geistiger Tätigkeiten, insbesondere in den seit der Jahrhundertwende massenhaft aufkommenden Angestelltenberufen. Zuvorderst verwendet Kraus die Metapher der geistigen Prostitution für die Journalisten. Der Begriff Prostitution stammt, wie wahrscheinlich allgemein bekannt ist, vom lateinischen prostituere, was so viel wie sich vorne hinstellen, aber auch sich preisgeben bedeutet. In diesem Begriff schwingt also mit, dass die Prostituierte nicht eine distanzierte, abgespaltene Arbeitskraft verkaufe, sondern sich selbst als ganze Person mit Leib und Seele an einen fremden Zweck gegen Geld hingebe. Karl Kraus dreht den Spieß um und hält denjenigen, die das Honorar der Prostituierten als Schandlohn bezeichnen, entgegen, dass sie sich selbst viel vollständiger verkauften als die Dirnen. Zitat: Der Gehalt, den der integerste Beamte und den der unbestochenste Journalist für eine Pflichterfüllung bezieht, die ihm nicht vom Herzen geht, der Lohn geistiger Prostitution ist ein viel schlimmerer Schandlohn als jener, den die Frau dafür empfängt, dass sie ihrer glücklichen Organisation entsprechend einen unerwünschten Geschlechtsakt vollziehen kann. Und die Gesellschaft verachtet sie tiefer als den korrupten Träger einer öffentlichen Funktion, als den käuflichsten Beamten und den bestechlichsten Journalisten. Wütet gegen die Prostitution des Weibes, als ob sie die wichtigsten sozialen Interessen gefährdete und hält die Korruption des Mannes für eine Angelegenheit individueller Ethik. Im Begriff der Prostitution steckt, dass das Sexuelle, das der bürgerlichen Gesellschaft als das Intimste gilt, als authentischster Ausdruck des Subjekts, eben darum von der ganzen Person nicht ablösbar sei. Und in der Existenz der Prostitution steckt, dass diese Behauptung eine Lüge ist. Denn auch wenn Alice Schwarzer anderer Meinung ist, keine Prostituierte könnte diesen Job länger als 2 Tage machen, wenn sie sich dabei als ganzen Menschen verkaufen würde und keine Fähigkeit zur Distanzierung von den Kunden hätte, wenn sie also gleichsam identisch mit ihrem Geschlecht wäre. Weil also die Prostitution die bürgerliche Gesellschaft der Ideologie überführt, kann diese die Prostitution nicht akzeptieren. Es ist allerdings keine bloße Lüge. Es handelt sich nicht um eine willkürliche Setzung, dass sich das Unveräußerliche und Intime gerade im Sexuellen zeigen soll. Sexualität ist im Unterschied zur körperlichen Arbeitskraft, die in der Lohnarbeit entfremdet wird, dasjenige, in das sich das Private zusammenzieht, nachdem alle anderen körperlichen Kräfte dem Individuum entäußert und veräußert wurden. Thank you. Manfred Krakauer zeigt in seiner Studie über die Angestellten von 1929, wie nach und nach der ganze Mensch zur Arbeitskraft wird, wie Verhaltensweisen wie Freundlichkeit oder Charme verwertet werden, wie auch das Freizeitverhalten der Angestellten in den Dienst der Firma gestellt wird, wie psychologische Eignungstests in den Einstellungsprozess Einzug halten. Erstmals wird es wichtig, dass die Angestellten mit ihrer Arbeit zufrieden sind und diese Zufriedenheit den Kunden und dem Kollegium gegenüber ausstrahlen. Das ist der Beginn dessen, was heute unter der Bezeichnung Dienstleistungsgesellschaft firmiert. Sexuelle Affekte spielen hier zwar eine Rolle, werden aber noch sehr zurückhaltend bedient. Bei den Verkäuferinnen kommt es vor allem auf die moralisch rosa Hautfarbe an, wie Krakauer bemerkt. Allenfalls verklemmte Erotik wird hier in den Dienst des Verkaufs anderer Waren gestellt. In das Sexuelle zieht sich dadurch gleichsam das Private zurück. Sexualität erfährt eine Überhöhung als authentischer Ausdruck des Subjekts und der intimen Liebe zweier Menschen, in die nichts Gesellschaftliches eindringen können soll. Dieses Bild des Sexuellen als des Intimen schlechthin dient einerseits der Verschleierung dessen, wie wenig die Subjekte in ihrer Freizeit noch sie selbst sind, und zum anderen ist es auch in Bezug auf das Sexuelle insofern unwahr, als Sexualität, indem sie zu einem abgetrennten Aspekt des menschlichen Lebens wird, der ins Private und in die Freizeit fällt, der Verdinglichung der menschlichen Kräfte und Fähigkeiten ebenfalls unterliegt. Sexualität, die eine abgespaltene Sphäre bewohnt, kann nicht mehr mit dem Subjekt identisch sein. Die Ganzheit des Leibes lässt sich auch im Sexuellen nicht wiederherstellen. Sexualität ist eine Abstraktion. Dennoch gibt es eine Besonderheit. Im Sexuellen steckt die Möglichkeit der Lust. Das, was die Lust so lustvoll macht und was zugleich unheimlich an ihr ist, ist, dass sie der Herrschaft des Subjekts entzogen ist. Dass in ihr das Subjekt gleichsam verschwindet, nicht mehr es selber ist, sondern im Objekt der Lust aufgeht. Ein Stück sexueller Utopie ist es, nicht man selber zu sein, auch in der Geliebten nicht bloß sie selber zu lieben. Negation des Ich-Prinzips, schreibt Adorno in Sexualtabus und Recht heute. Das ist so ziemlich das Gegenteil der kapitalistischen Rationalität, nach der alles berechenbar sein soll und der Sex, den man in der Freizeit hat, möglichst ins Wochenende zwischen den Fitness-Workout und das nächtliche Feiern gehen zu passen hat. Im Sexuellen steckt ein Stück Utopie, etwas, das über die Verdinglichung des Körpers hinausweist, das aber gerade nicht darin besteht, dass das Subjekt hier zu sich selbst kommt, sondern dass es sich vergisst, dass in gewisser Weise die Trennung von Körper und Geist aufgehoben ist, indem das Subjekt im Objekt verschwindet. Das meinen Adorno und Horkheimer, wenn sie in der Dialektik der Aufklärung formulieren: Das Geschlecht ist der nicht reduzierte Körper. Da dieses Sich-Selbst-Vergessen in der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur Lust, sondern auch Angst besetzt ist, ist die Verknüpfung des Sexuellen mit intimen Liebesbeziehungen nicht zufällig. Sie ermöglicht es, die entgrenzende Kraft der Lust einzuhegen und dadurch möglicherweise in sicheren Grenzen zu entfesseln. Die gesellschaftliche Realität von sexuellen und Liebesbeziehungen entspricht jedoch oftmals weder der Idee der Intimität noch dem Versprechen auf Lust. In der bürgerlichen Ehe überschatteten die konventionellen Rücksichten die vermeintlich so individuelle Liebe. In heutigen Beziehungen hat das Sexuelle einen wesentlich höheren Stellenwert, wird jedoch in langjährigen Beziehungen zum Problem. Stresserfüllter Alltag und sexuelle Lust scheinen auf Dauer nicht vereinbar, weshalb es einen boomenden Ratgebermarkt sowie allerlei Hilfsmittel zum Aufpeppen des partnerschaftlichen Sexuallebens gibt. Zudem hat sich im Internet ein großer Markt für Casual Sex und kürzere bis längere Affären gebildet. Sexuelle Attraktivität wird hier an Kriterien wie Sportlichkeit, körperlicher Fitness, einem sogenannten aktiven Lebensstil, beruflichem Erfolg, der Fähigkeit zum Smalltalk und Ähnlichem gemessen. Von Männern wird zudem nach wie vor erwartet, dass sie sich in die aktive Rolle begeben. Wer derlei nicht zu bieten hat oder nicht bieten will, hat das Nachsehen. Anstelle des individuellen Begehrens trat das Konkurrenzprinzip. Bevor man sich mit jemandem trifft, kann man auf seinem Profil nachlesen, welche Hobbys er hat und welche Witze er lustig findet und vergleichen, ob es nicht noch jemanden gibt, der besser passt. All diese Merkmale, die hier als attraktiv gelten, haben mit sexueller Lust oder mit der Fähigkeit, sich fallen zu lassen, reichlich wenig zu tun. Sie offenbaren eine Verdinglichung des Sexuellen, das mit Sportlichkeit und Fitness der Zurichtung des Körpers assoziiert wird. Verdinglichung des Sexuellen heißt zum Beispiel, denke ich, dass jeder seine sexuelle Identität hat, die auf bestimmten Mustern des Begehrens beruht, auf die man sich festlegt. Oder dass Männer sich als eine Art Dampfkessel betrachten, in dem in regelmäßigen Abständen Luft abgelassen werden muss. Oder dass es beim Sex auf das Durchhaltevermögen und die Anzahl der Orgasmen ankommt, die jeder Beteiligte hat. Sex wird hier als eine Art Leistungssport oder als gesundes Wellness-Erlebnis betrachtet, das letztlich vor allem der Regeneration der Arbeitskraft dient. Zurück zum eigentlichen Thema. Ist Prostitution aber nicht dennoch die Speerspitze der Verdinglichung? Das zur Ware Zurichtens der Lust, indem sie das Sexuelle eben explizit zur Ware macht, die einen Preis hat und unter klar abgesteckten Bedingungen angeboten wird. Ja und nein. Damit etwas zur Ware werden kann, muss es schon vorher isoliert und verdinglicht worden sein. In der Prostitution wird das nur offensichtlich. In ihr kommen aber auch die verdrängten Seiten des Sexuellen, die dem Subjekt fremden, von ihm abgestoßenen sexuellen Wünsche zur Geltung. Das Verbotene, Schmutzige, Unanständige der Prostitution speist sich aus dem Untergründigen und Verdrängten des sexuellen Begehrens. Man begehrt in der Hure oftmals gerade das, was nicht hygienisch sauber ist, vor Gesundheit strotzt, fest im bürgerlichen Leben und in der das selbst zurichtenden Rationalität verankert ist. Was sexuell attraktiv ist, muss sich nicht mit dem vertragen, was das Subjekt öffentlich vor sich selbst und anderen vertreten kann. Die Hure ist in der Fantasie, in der Verheißung der Prostitution diejenige, die es sich noch leisten kann, sich der fremden Lust hinzugeben, die nicht auf ihr Image achten und permanent auf ihre sogenannte Würde aufpassen muss, weil sie ohnehin aus der bürgerlichen Normalität ausgeschlossen ist. Ich denke, dass man daran schon sieht, dass der Begriff der Würde in der Diskussion um Prostitution sowieso ziemlich fehl am Platz ist. Also zum einen, weil Sexualität mit Würde sowieso nicht besonders viel zu tun hat. Und zum anderen, weil sich hier, glaube ich, immer eine Diffamierung von sexueller Freizügigkeit, besonders in Bezug auf Frauen, auch mit vermengt mit diesem Begriff. Im Unterschied zum Datingmarkt kommt es in der Prostitution nicht darauf an, ob man denselben Humor teilt oder dieselben Bestseller liest, sondern lediglich aufs Geld. Sexualität wird in der Prostitution zur Ware, aber immerhin einer Ware an sich selbst, nicht zum Verkaufsargument, zum erotischen Schein anderer Waren. Das heißt jedoch nicht, dass hier kein Schein und kein Betrug im Spiel sind. Die Verheißung der Prostituierten lautet: Hier kann jeder hinkommen, egal welchen Standes, Alters oder Aussehens er sein mag. Hier wird er mit seinen geheimsten, peinlichsten und der gesellschaftlichen Moral verdächtigsten sexuellen Wünschen ernst genommen oder zumindest bedient, solange er nur bezahlt. Er muss nicht riskieren, empört zurückgewiesen und als Schwein bezeichnet zu werden. Er muss auch nicht riskieren, gerade da, wo er sich schwach fühlt oder wo ihm etwas peinlich ist, persönlich abgelehnt zu werden. Geld spielt hier die Rolle des distanzierten und neutralen Mediums, es schafft die Distanz zwischen den Beteiligten, die die leibliche Nähe zwischen ihnen ermöglicht. An die Stelle des Tausches von gegenseitiger Attraktivität auf dem Beziehungsmarkt zwischen zwei gleichermaßen marktförmig zugerichteten Personen tritt hier der nüchterne Tausch von Sex gegen Geld. Dieser gleichsam humane Aspekt der Prostitution, dass sie die angstlose Atmosphäre herstellt, die die Lust ermöglichen soll, bleibt aber auf der Ebene des Spiels und der bewusst erzeugten Illusion. Was die Prostituierte wirklich über den Freier denkt, ist nicht Teil des Geschäfts. Sie tut es für Geld, nicht aus Menschlichkeit oder überbordender Liebe. In der Fantasie schwingt aber mit, dass sie ein leichtes Mädchen sei, eine, die sich jedem hingebe und bei der jeder willkommen sei. Daher rührte auch lange Zeit der Verdacht der Moralisten, die Prostituierte pflege auch privat einen lasterhaften Lebenswandel und sei sittlich gefallen. Obwohl es in der Prostitution scheinbar um die Sache selbst geht, anstelle von Sublimierung und Umlenkung der Bedürfnisse, lebt sie davon, eine Illusion von Unmittelbarkeit zu verkaufen, um die sie notwendig betrügen muss. Sie erweckt den Schein, mehr zu bieten als nur profane Befriedigung für Geld. Das macht, denke ich, den Suchtcharakter von Prostitution aus. Man könnte sagen, dass sich die Prostituierte an der Gesellschaft, von der sie verachtet wird, rächt, indem sie die Freier mit dem Minimum abspeist. Die Nüchternheit der Beziehung zwischen Freier und Hure ist jedoch zugleich Bedingung dessen, dass in ihr die Möglichkeit eines durch die Distanz vermittelten lustvollen Erlebens besteht. Denn das Geld, das der Freier bezahlt, die klare Verabredung über Zeit und Ort und das Wissen, einander Fremde zu bleiben, gibt beiden Beteiligten die Möglichkeit, ihre Identität im bürgerlichen Leben, ihr Ich, außen vor zu lassen, sich für den Moment auf die gemeinsame Lust einzulassen, ohne das Risiko des Gesichtsverlustes. Diese Entgrenzung findet jedoch ihre Grenze an der Tür des Bordells. Sie bleibt prekär. Der Freier muss, soll die Erfahrung glücken, für eine Weile vergessen, dass er Geld bezahlt hat, sich aber nach Erfüllung seiner Lust auch wieder daran erinnern. Die Prostituierte darf sich die Selbstvergessenheit nur für Momente gestatten. Will sie überleben, muss sie ein Mindestmaß an ökonomischer Rationalität walten lassen. Bedingung der Möglichkeit von Hingabe ist in jedem Fall, dass sie vom Freier nicht erwartet wird, dass sie nicht im Preis inbegriffen ist. Lust kann nur glücken, aber nicht verlangt werden. Diese Möglichkeit oder vielleicht auch nur Suggestion des lustvollen Erlebens wieder die selbste der beteiligten Personen ist die Wahrheit des Begriffs Prostitution, also der Unterstellung, hier ginge es nicht nur um abgespaltene Arbeitskraft, sondern um die Menschen. Auch wenn diese Möglichkeit durch den Lohnarbeitscharakter der Prostitution von vornherein äußerst unwahrscheinlich gemacht wird. Man könnte sagen, in der Prostitution ist zugleich alles richtig, nämlich das Versprechen auf Lust ohne Bedingungen. Und alles falsch. Nur durch die Bezahlung kommt die Lust zustande und die Bezahlung reduziert sie auf ein profanes Tauschgeschäft, in dem beide Beteiligten so gut als möglich auf ihre Kosten kommen wollen. Der Freier will möglichst die Garantie darauf, für sein Geld eine angemessene Leistung zu bekommen und die Prostituierte will für ihren Verdienst möglichst wenig Mühe haben. Beides aber ist dem Wesen des Sexuellen, das eben darin besteht, sich in der lustvollen Erfahrung des Objekts angstlos zu verlieren, feindlich. Die Trostlosigkeit des Angebots in der Prostitution hängt aber nicht nur mit dem ökonomischen Druck zusammen, dem Prostituierte ausgesetzt sind, sondern auch maßgeblich mit dem Tabu auf dem Sexuellen, das sich wiederum in entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen gegen die Prostitution niederschlug. In gewisser Weise ist die Existenz von Prostitution Symptom dieses Tabus. Sie ist die gesellschaftliche Abspaltung und ökonomische Einhegung der unerwünschten Seiten der Sexualität. Tabu auf der sexuellen Lust, das mitverantwortlich war und ist für die Unterdrückung und Stigmatisierung der Prostituierten, für die Trostlosigkeit ihres Angebots und ihrer Lebensbedingungen, wurde in der sogenannten sexuellen Revolution der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und danach bekämpft und gelockert. Es entstand eine größere Liberalität gegenüber verschiedensten sexuellen Vorlieben und Ausdrucksweisen, gegenüber unterschiedlichsten Formen der Partnerschaft und der sexuellen Beziehungen. In dieser Zeit bildete sich auch eine erste europäische Hurenbewegung, die den Begriff der Sexarbeit prägte. Die Botschaft der Sexarbeiterinnen war: Es ist Arbeit. Wir wollen für die Ausbeutung unserer Arbeitskraft nicht auch noch verachtet und kriminalisiert werden. Wenn ihr uns schützen wollt, gebt uns Rechte anstelle von Polizeikontrollen. Zugleich wurde die Position vertreten, dass Sexarbeit als ein legitimer Ort zu betrachten sei, an dem sexuelle Bedürfnisse ausgelebt werden. Das war auch insofern logisch, als mit der Liberalisierung das Sexuelle auch der Zurichtung durch den Markt zunehmend zur Verfügung stand. Dass Sexarbeit auf diesem Markt einen legitimen Platz haben sollte, ist eine nur zu verständliche Forderung. Die Unterdrückung der Prostituierten verliert ihre gesellschaftliche Rationalität, seit Sexualität nicht mehr ausschließlich in ehelichen Verhältnissen als legitim angesehen wird und die Vermarktung des Sexuellen auch sonst ihre Anrüchigkeit verloren hat. Sexshops sind heute groß und hell, Pornos werden nicht mehr unter der Ladentheke verkauft und in großen Kinofilmen ist expliziter Sex kein Tabu mehr. Obwohl die Forderung der Sexarbeiterinnen nach rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Anerkennung noch längst nicht erfüllt ist, hat sich die Prostitution in den letzten Jahrzehnten transformiert. Das hängt nicht nur mit dem veränderten gesellschaftlichen Verhältnis zur Sexualität und der damit gewandelten Stellung der Prostitution zusammen, sondern auch mit einer Veränderung der ökonomischen Bedingungen weltweit und der modernen Arbeitsverhältnisse. Vor allem ist das sogenannte Rotlichtmilieu auf dem Rückzug. Prostitution findet heute weit weniger als früher in schummrigen Bars und schmuddeligen Sexkinos statt, wo man in hausbackener Deko bei teurem Billigsekt in eindeutiger Weise miteinander ins Gespräch kommt, um dann gemeinsam aufs Zimmer zu gehen, ohne dass vorher präzise abgesprochen wäre, was für die 50 Mark zu erwarten sei. Und wo der Zuhälter mit Goldkettchen vor der Tür wartet, der sich auf Kosten der Prostituierten einen faulen Lenz macht und sie mit Liebesschwüren, Zärtlichkeit oder Gewalt bei der Stange hält. Und der nebenbei ihren Schutz organisiert, wo die Staatsgewalt dafür nicht zur Verfügung steht. Mit dem Niedergang des Milieus durch teilweise Legalisierung und größere gesellschaftliche Akzeptanz haben Sexarbeiterinnen mehr persönliche Unabhängigkeit und auch die Möglichkeit eines normalen Lebens jenseits der Rotlichtszene gewonnen. Das ist ein Fortschritt. Auch wenn der überwiegende Teil der Prostituierten nach wie vor in eben diesem normalen bürgerlichen Umfeld nicht vollständig geoutet ist. Dadurch ist auch das Bewusstsein der Sexarbeiterinnen ein anderes geworden. Eine gar nicht marginale Anzahl von Sexarbeiterinnen sieht sich heute stolz als Dienstleisterinnen, die sich ihrer positiven gesellschaftlichen Funktion als Anbieterinnen von Wellness und Entspannung für gestresste Arbeitnehmer, von gesunder oder gar ganzheitlicher Sexualität gewiss sind, die guten Service bieten und einen positiven Beitrag zu einem entspannteren Verhältnis zur Sexualität leisten wollen und daher folgerichtig die entsprechende gesellschaftliche Anerkennung einfordern. dass, wie mir scheint, zunehmend Frauen in die Sexarbeit drängen, die auch andere berufliche Möglichkeiten hätten, jedenfalls durchaus gut ausgebildet sind, ist heute nicht mehr so sehr dem Reiz des Verbotenen geschuldet, sondern zum einen der Anstrengung und Zurichtung, die selbst Akademiker heute in ihren Arbeitsverhältnissen erwartet, der Frustration in diversen Bürojobs sowie dem schlichten Wegfall gut bezahlter Arbeitsplätze, zum anderen der einfachen Möglichkeit, fern des Milieus über das Internet zu werben und nach wie vor der Hoffnung auf besseren Verdienst. Bei Huren altmodischerer Prägung stand eher die Erfahrung im Hintergrund, dass man sich als Frau ohnehin betatschen lassen muss, als Kellnerin oder Friseuse, warum also nicht gleich auf den Strich gehen, Geld dafür nehmen und sich die Kunden selbst aussuchen. Oder die Erfahrung, dass von den Männern privat ohnehin nur unbefriedigender und liebloser Sex zu erwarten sei, dann könne man auch gleich im Puff arbeiten und sich den Beziehungsärger ersparen. Heutige Sexarbeiterinnen haben dagegen ein positives Verhältnis zur Sexualität. Während also im einen Fall Sex ohnehin als Arbeit und mehr oder weniger unerfreulich erlebt wurde, sodass er gerade noch zum finanziellen Nutzen taugte, wird im anderen Fall die Neigung zum Beruf gemacht, mit der Hoffnung, darin der Selbstverwirklichung zumindest näher zu kommen als vorher. Das ist auch gar nicht so absurd, wie es zunächst klingen mag. Sexarbeit kann, sofern man einigermaßen frei die Bedingungen bestimmen kann, unter denen sie stattfindet, tatsächlich eine Arbeit sein, die ein geringeres Maß an Entfremdung und Zurichtung beinhaltet als viele andere Arbeiten, die sonst selbstständig oder als Angestellte ausgeübt werden. Und vor allem eine Arbeit, die ein höheres Maß an direkter persönlicher Wertschätzung und Dankbarkeit mit sich bringt. Das hängt auch damit zusammen, dass Sexualität, wie viel dabei auch immer Spiel und Illusion ist, doch ein nicht eliminierbares Moment an unmittelbarem menschlichen Kontakt mit sich bringt. Wie erfreulich oder deprimierend dieser Kontakt ausfällt, hängt davon ab, wie sehr die beteiligten Personen überhaupt noch Individuen sind oder nicht vielmehr zu fantasielosen Agenturen der Gesellschaft geworden sind. Sich auf einen anderen einzulassen, ist nur möglich, wenn der andere auch noch etwas Liebenswertes an sich hat, noch Schwäche zulassen kann, anstatt sich vollkommen gegen die Welt verhärtet zu haben, die ihn als Überflüssigen behandelt. Vielleicht ist es Einbildung, aber mir scheint, dass man als Prostituierte noch recht gute Chancen hat, mit dieser schwachen Seite der Menschen auf positive Weise in Kontakt zu kommen. Was nicht heißt, dass das besonders wahrscheinlich ist. Denn natürlich hängt die Möglichkeit dieses Kontaktes nicht nur von den Freiern ab, sondern auch davon, wie sehr die Arbeitsbedingungen und die ökonomische Situation es der Prostituierten erlauben, diese Schwäche an sich selbst zuzulassen und davon, wie sehr die Arbeit schon zur Routine geworden ist, die jede Regung von Individualität, jeden Sonderwunsch, jede Verzögerung, jede Seltsamkeit von Seiten des Kunden tendenziell zur anstrengenden Mehrarbeit und Störung des Betriebsablaufs stempelt. Dass Prostitution ein normaler Beruf wird, heißt aber auch, die Preise fallen. Die Zeiten, in denen man gut genug verdiente, um das Geld noch am selben Abend auf den Kopf zu hauen, weil man morgen genug Neues verdienen würde, sind vorbei. Soll sich Prostitution noch lohnen, sitzt man entweder 35 Stunden in der Woche im Bordell, ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, versteht sich, denn Festanstellungen gibt es in der Branche so gut wie nicht. Oder man braucht einen soliden Businessplan, eine professionelle Werbestrategie, möglichst flexible Verfügbarkeit sowie am besten noch Profile in diversen Internet-Communities, um sich dort bei den Stammkunden immer wieder in Erinnerung zu rufen. Professionalität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind gefragt und dazu vor allem der authentische Ausdruck der Freude an der Arbeit. Bei aller Professionalisierung kann es den Kunden nicht echt und privat genug sein. Das fügt sich nahtlos in die neuen neoliberalen Arbeitsverhältnisse ein, in denen genau das erwartet wird. Flexibilität und gute Laune bei der Selbstausbeutung. Sexarbeiterinnen scheinen hier geradezu vorbildhaft zu sein. Den meisten ist die Selbstständigkeit so wichtig oder der Wunsch nach Anonymität so groß, dass sie nie auf die Idee kämen, von den Betreibern eine Festanstellung mit Sozialversicherung zu fordern. Im Übrigen sieht man sich als immer noch stigmatisierte Branche tendenziell mit den Betreibern im selben Boot. Und den Kunden gegenüber kommt man mit schlechter Laune selten weiter. Schlechte Laune heißt schlechter Verdienst. Der Wunsch nach Echtheit von Seiten der Kunden schlägt sich in einem neuen Trend nieder, der sich seit einigen Jahren breit gemacht hat. Girlfriend Sex oder auch Girlfriend Experience, kurz GFE. Die Fantasie vom leichten Mädchen ist dahin. An deren Stelle trat die Forderung des Freiers nach einer tabulosen und ehrlichen Dienstleistung, die interessanterweise dem sexuellen Erlebnis in einer intimen Beziehung ähneln soll. Während die Hure früher gerade als Gegenbild zur Ehefrau oder Beziehungspartnerin fungierte, scheint sie heute deren Ersatz zu sein. Beziehungsmarkt und Prostitutionsmarkt scheinen sich einander angeglichen zu haben. Auf Internetplattformen wie gesex.de werden möglichst privat klingende Dates an den Meistbietenden versteigert. Wenn private Beziehungen oftmals ohnehin schon den Charakter von konfektioniertem Dating und Beziehungspartner-Casting haben, das von vornherein ohne Überraschungen und Individualität ablaufen soll, kann man auch gleich das Ganze als Dienstleistung deklarieren und jemanden dafür bezahlen. Gerade Männer der Mittelschicht in Angestelltenberufen und mittleren bis höheren Managementpositionen, die einen großen Anteil der Prostitutionskunden ausmachen, scheinen in ihrem Privatleben oftmals für Beziehungen oder auch für kurzfristige Affären keine Zeit mehr zu haben. Während noch in den 90er Jahren ein Hurenkodex verbreitet war, der das Küssen zum Tabu erklärte und dem Freier womöglich statt Geschlechtsverkehr nur das sogenannte Falle-Schieben unterjubelt, also die bloße Simulation von Geschlechtsverkehr, sind die Freier heute kritische Konsumenten, die sich im Internet über den Service der Dienstleisterinnen austauschen und Bewertungen abgeben. Wer keine überzeugende Dienstleistungsattitüde an den Tag legt, bekommt dort die entsprechend schlechte Beurteilung. Eine dieser Plattformen mit dem Namen Freiklub erläutert folgendermaßen, welche Leistungen von einer Dame, wie sie sich ausdrücken, erwartet werden, damit sie auf der Webseite empfohlen wird. Zitat: Wir nehmen keine Damen auf, die Standard, Laufhausniveau oder 0815 anbieten. Girlfriend Sex wie mit einer Freundin ist gefragt. Eine Dame, die wir empfehlen, hat nicht alleine eine attraktive Erscheinung und ein ehrliches Wesen, sie bietet zudem ein tabuloses Programm. Das alleine genügt uns aber nicht. Die Dame muss das Gefühl vermitteln, mit Spaß dabei zu sein. Das heißt, was sie macht, das macht sie auch gerne. Erstaunlich bis beängstigend ist, wie sich hier eine klare Erwartung an eine möglichst umfassende und tabulose Dienstleistung, in der ein bestimmtes Programm abgearbeitet werden soll, mit dem Begriff des Girlfriend-Sex verbindet. Tabulos ist das neue Stichwort. Gemeint ist damit im Wesentlichen zweierlei. Zum einen steht der Begriff ziemlich konkret für Praktiken ohne Kondom, vor allem beim Oralverkehr. Zum anderen scheint es hier hauptsächlich gegen die Grenzen zwischen privater und bezahlter Sexualität zu gehen. Der Unterschied wird rein quantitativ gefasst. Tabulos heißt mehr zu machen, am besten alles. dass die Abwesenheit von Tabus in der Aneinanderreihung von Praktiken gesehen wird, die als isolierte Dienstleistungen erwartet werden, während zugleich die Illusion aufrechterhalten werden soll, hier ginge es ganz authentisch und echt zu, sagt viel über das Verhältnis der betreffenden Freier zu ihrer eigenen Sexualität. Die wahre Sexualität soll möglichst nackt sein, das Spiel mit der Erotik vollständig wegfallen, denn man will ja den berechenbar guten Service. Sexuelle Fantasien beschränken sich meist auf ziemlich einfallslose Schulmädchen- und Sekretärinnenspiele. Man will die Garantie auf die Erfüllung, weil man nicht mehr in der Lage ist, sich auf etwas einzulassen und sei es nur ein trostloses Abenteuer in einem schummrigen Etablissement. Das ist sicher nichts, was Prostitutionskunden als besonders rücksichtslose und brutale Menschen von anderen Männern oder auch von Frauen unterscheidet. Die Verkümmerung der Fähigkeit zur sexuellen Kommunikation, der Fähigkeit, sich auf einen anderen einzulassen, ist symptomatisch für die Instrumentalisierung jeglicher emotionaler und kommunikativer Fähigkeiten im Arbeitsprozess. Deswegen wird es im Kontakt mit dem Kunden auch meist an dem Punkt wirklich unangenehm, an dem man mit ihm reden muss. Die rudimentäre Menschlichkeit, die beim Sex noch vorhanden schien, das wortlose Begehren, die Zärtlichkeit oder Wildheit, lösen sich auf in einer stereotypen Unterhaltung, bei der man meist feststellt, dass die ganze Freizeit und Arbeit, kurz das Leben, über das man sich mit den Kunden unterhalten könnte, derart deprimierend ist, dass es darüber nichts zu sagen gibt. Dass sich alles bis zum Erbrechen wiederholt, dass man am besten noch über das Wetter redet, wenn man nicht von Fitnessstudios, Joggen, dem neuesten Blockbuster, sogenanntem Feiern gehen oder der Arbeit in der IT-Firma hören will. Natürlich gibt es Ausnahmen. Eine andere auffallende Erscheinung in der Prostitution, zumindest in Deutschland, besteht darin, dass große sogenannte Sauna-Clubs, selbsternannte Wellness-Oasen oder Flatrate-Bordelle entstehen. Sex wird hier billig angeboten in einer Atmosphäre gegenseitiger Verachtung. Das wird schon am Konzept deutlich, dass Freier wie Sexarbeiterinnen in großer Zahl in einem Raum zusammenführt, beide Gruppen gleichermaßen uniform gekleidet bzw. entkleidet, die Prostituierten oftmals nackt, die Freier in weißen Bademänteln oder mit Handtüchern um die Hüften. Sexuelle Befriedigung wird als Massenware angeboten. Für die Betreiber der entsprechenden Etablissements verspricht dieses Modell ein Höchstmaß an Profit. Die noch immer bestehenden gesetzlichen Sperrbezirke tun ein Übriges, um diese Form der Kapitalkonzentration zu befördern. Von individuellem Begehren kann hier kaum noch die Rede sein. Wer sich selbst freiwillig derart zum Exemplar degradiert wie die Freier in diesen Häusern und das noch als Wellness betrachtet, muss diese Selbsterniedrigung wohl an die Prostituierten weitergeben. Sex wird als Repression genossen. Das wird entscheidend erleichtert durch die Tatsache, dass hier zu großen Teilen Migrantinnen arbeiten, die der Deutsche ohnehin zu verachten gelernt hat. Der mediale Diskurs um die osteuropäischen sogenannten Armuts- und Zwangsprostituierten tut ein Übriges, die entsubjektivierende Sichtweise auf diese Frauen zu befördern. Das Kollektiv der Unterdrückten genießt repressiv die eigene Erniedrigung zum bloßen Behälter von Arbeitskraft. Die Sexualität wird nach dem Modell des Leistungsprinzips umgemodelt. Befriedigung wird an der Anzahl der Orgasmen und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Frauen gemessen. Sex gerät zur stumpfen Selbstbefriedigung. Die Prostituierte ist kaum noch Objekt der Lust, als vielmehr Werkzeug des eigenen Narzissmus. Hier wird am Extrem deutlich, was der Gesellschaft der Körper und das sexuelle Begehren bedeuten und wie sie die Prostituierten verachtet, die damit umgehen. Vor allem, wenn es sich um Frauen aus Osteuropa handelt, was als Stichwort schon ausreicht, um eine ganze Palette von xenophoben und sexualisierten Bildern aufzurufen. Mehr als logisch, dass die Frauen die Verachtung, die ihnen entgegenschlägt, internalisieren und dass sie die Männer ebenso verachten wie diese sich selbst. Hier gehen globale kapitalistische Ausbeutung, das internationale Wohlstandsgefälle, die rücksichtslose Ausnutzung der Arbeitskraft in einem Sektor, der angesichts des Niederganges der Produktion in Europa zur Zuflucht vor Arbeitslosigkeit und Elend wird, und die Verachtung der selbst Ohnmächtigen und Abstiegsgefährdeten für die Migrantinnen und Armen, eine Verbindung ein mit der Erniedrigung des eigenen geschundenen Körpers zur Orgasmusmaschine. An all dem ist nicht die Prostitution schuld. In ihr offenbart sich nur der Stand des sexuellen Begehrens unter den Bedingungen der Überflüssigkeit der Arbeitskräfte, die dennoch dazu angehalten sind, ihre Körper für den Arbeitsmarkt zuzurichten, sich fit zu halten. Dass Prostitution unter den gegenwärtigen Bedingungen beide Extreme beinhaltet und alles dazwischen natürlich auch, die erniedrigende Ausbeutung, die die davon betroffenen Menschen möglicherweise noch gründlicher trifft als in anderen Tätigkeiten, ebenso wie das Potenzial, durch das Spenden von Lust, fremdes Begehren, Dankbarkeit und Befriedigung zu erfahren, ist kein Zufall. Solange sich die Subjekte Schwäche und sexuelle Hingabe nur in Ausnahmefällen erlauben können, genauso wie sie die aggressiven Anteile des Sexuellen unterdrücken müssen, wird Prostitution eine verdächtige Nische bleiben, in der das noch gestattet ist, freilich verkrüppelt durch die ökonomische Form, wie sie umgekehrt zum Ort wird, an dem die Stärke als Hassliebe zum Körper rücksichtslos exekutiert wird. Eine wirkliche Humanisierung der Prostitution ist nur in der Aufhebung der Bedingungen möglich, die das Verhältnis zum Körper in diese Hassliebe transformieren, was dann vermutlich mit ihrem Verschwinden in eins fiele. Bis zum Erreichen dieses utopischen Zustands könnte es helfen, durch geeignete gesetzliche Maßnahmen die Ausbeutung zu mildern, die Stigmatisierung abzubauen, Frauen in der Prostitution als Subjekte ernst zu nehmen und denjenigen Menschen, für die die Prostitution der einzige Weg aus dem Elend ist, Alternativen anzubieten. Und die anderen gut oder schlecht gelaunten Dienstleisterinnen im Übrigen möglichst legal ihre Arbeit machen zu lassen. Eine wie auch immer geartete gesetzliche Ächtung und Kriminalisierung der Prostitution, wie sie unter anderem Alice Schwarzer vorschlägt, oder auch Modelle, die auf eine Ausweitung repressiver polizeilicher Befugnisse, verstärkte Kontrolle und staatliche Registrierung von Prostituierten abstellen, sind ganz sicher genau der falsche Weg. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Wort Beziehung ist der Inbegriff der Lieblosigkeit. Anders als die linke Alltagssprache nahelegt, in der ständig Beziehungskrisen gelöst oder Erst- und Zweitbeziehung koordiniert werden müssen, handelt es sich um keinen qualitativen Begriff, sondern um die Bezeichnung für eine leere Relationalität, dass ich zu jedem, mit dem ich irgendwie in Beziehung trete, eine Beziehung unterhalte, lässt sich leider nicht vermeiden und wäre eigentlich keiner Rede wert. Wenn die Menschen trotzdem, je bornierter und liebesunfähiger sie sind, desto beharrlicher über ihre Beziehungen diskutieren, so liegt das nach Meinung der Verteidiger des Begriffs, die ihrerseits in offenen Beziehungen leben, gerade an dessen nützlicher Insignifikanz. Ein Wort, das schlechterdings alles bezeichnen könne, schließe wenigstens nichts aus und sei daher brauchbarer als exklusive Titel wie Liebe oder Freundschaft. Im Alltag freilich wird diese scheinbare Offenheit täglich Lügen gestraft. Wer von jemandem als meine Beziehung spricht, entqualifiziert das Individuum tendenziell bereits zu jenem Problem, als das die Beziehung später behandelt und notfalls abgewickelt werden kann. Die Beziehung zu einem Menschen Beziehung zu nennen, ist der erste Schritt zu ihrer Erledigung. Als es zum Sprachschaum linker Alltagsdiskurse wurde, hatte das Beziehungswort bereits eine Karriere als Lieblingsvokabel des Jargons der Eigentlichkeit hinter sich. Wo immer sie im Zuge ihrer echten Dialoge auf allzu resistente Widersprüche stießen, beschworen die existenzialistischen Adepten des deutsch-jüdischen Versöhnungsphilosophen Martin Buber bereits in den 20er Jahren die Ich-Du-Beziehung, in der die Dialogpartner immer schon, also diesseits ihrer empirischen Gesprächssituation, stehen. Dieses Du stehst in der Beziehung, das das verkümmerte Ich vor der endgültigen Dissoziation retten sollte, ist dann im Linkssprech zum Gerede über allerlei Beziehungen verdünnt worden, die man führt, statt darin zu stehen, und von denen keine einzige mehr zu der Beziehung werden darf. Dennoch besteht zwischen dem Eigentlichkeitspathos von Buber und der Uneigentlichkeit linken Jargons kein Widerspruch. Die Substantialität des Beziehungswortes, die schon bei Buber nur noch beschworen wurde, ist lediglich vollends entleert worden, ohne dass man den Fetischismus des Wortes aufgegeben hätte. Im Gegenteil, je evidenter es ist, dass das Reden von Beziehungen keine andere Funktion hat, als die im Geflecht der sie konstituierenden Zwänge restlos aufgehenden Monaden über ihre Unfähigkeit zu freien Objektbeziehungen hinwegzutäuschen, desto obsessiver wird die Beziehung gegen alles geltend gemacht, was an Glück und Erfüllung erinnert. Am aggressivsten gegen die Liebe, die zur Liebesbeziehung unter Gefühlsstalinisten zur romantischen Zweierbeziehung wird. Die individuelle Liebe, die Monogamiekritikern als Korrelat der Eigentumsform gilt, weil sie Eifersucht mit sich bringe, war in ihrem Ursprung die Aufhebung einer unmittelbar gewaltförmigen Beziehung, welche oft mit Promiskuität verwechselt wird, der Polygamie. Historisch ist Polygamie eine Spielart der Sklaverei, die ohne selbst noch rudimentärste Formen der Vermittlung auskommt und in der Sexualität reiner, unverstellter Ausdruck von Herrschaft ist. Das bürgerliche Monogamiegebot zielte auf Überwindung der Identität von Sexualität und Herrschaft im Namen individueller Liebeswahl, die den besonderen Menschen meint, nicht seine Funktion in Konkubinat, Dienstbotenschar oder Großfamilie. In der Eifersucht, die als Komplement individueller Liebe entsteht, meldet sich zum ersten Mal in der Geschichte der Gefühle das angstvolle Bewusstsein um die Vergänglichkeit und Untauschbarkeit des Individuums an, das als Individuum doch erst durch das Prinzip der Vergleichung gesetzt wurde, ohne dass es einen Begriff vom Untauschbaren nicht geben kann. Wer unfähig zur Eifersucht ist, dem zerrinnen die Menschen ebenso sicher zum Beziehungsmaterial, wie sie dem von Eifersucht Besessenen zur Totenmaske seiner Obsessionen erstarren. Mindestens so anachronistisch wie Liebe und Eifersucht, die nur noch als störrische Reflexe einer überholten Bewusstseinsform erlebt werden, ist eine andere Beziehung, von der es keinen lebendigen Begriff mehr gibt. Die Affäre. Ihre kleinbürgerliche Schrumpfform ist der Seitensprung. Ihre postmoderne, der One-Night-Stand. Beide Worte bringen in ihrem Missklang zum Ausdruck, was sie bezeichnen. Das erste, der Seitensprung, den so folgenlosen wie tristen Ausbruchsversuch aus dem Dauerlauf des Lebens. Das zweite, der One-Night-Stand, den besinnungslosen, aber willkürlichen Exzess, der den Kopf nicht freier, sondern schwer macht. Die Affäre indessen war einmal der Inbegriff der Gegenliebe. Wie diese setzt sie Intimität und Aufmerksamkeit voraus. Wie diese zielt sie aufs Spezifische des Individuums, nicht auf von ihm ablösbare Eigenschaften. Wie die Liebe kennt die Affäre Treue und Verbindlichkeit. Und obwohl sie im Schatten der Liebe entsteht, deren Unzulänglichkeit sie in Erinnerung ruft, begeht sie nicht Betrug an ihr, sondern hat eine ihr ebenbürtige Würde. Affären können länger dauern als Lieben, und Menschen, die einander glücklich lieben, können bei ihren Affären so großzügig sein wie in der Liebe selbst. Der Begriff der Affäre entspringt in der Frühgeschichte der Diplomatie, wo er Konflikte bezeichnet, die heimlich und gewaltlos gelöst werden, deren öffentliche Austragung jedoch die Barbarei entfachen könnte, und wandert von dort in die Privatsphäre ein, als Bezeichnung für die diskrete Indiskretion, die zivilisierte Transzendierung des Zivilisationszwangs. Aus der Diplomatie stammt auch der Begriff der Beziehungen, der freilich keinen delikaten Konflikt, sondern die schlechte Normalität bezeichnet. Und wie die Diplomatie längst zur Verdoppelung universaler Gewalt verkümmert ist, verdoppeln die Beziehungen nur mehr die universale Stumpfheit. Indem gerade auf diesem Gebiet inzwischen fast alle reden wie die Linken, enthüllt sich im Persönlichsten deren allgemeine Funktion. Avantgarde der fröhlichen Selbstfragmentierung der Individuen zu sein, die sich den blinden Vollzug ihres gesellschaftlichen Schicksals stolz als Bewusstseinsfortschritt gutschreiben. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, die Schlagbohrmaschine der Aufklärung. Heute Werbung und Geschlecht. Da haben wir 4 Beiträge gehört. Als erstes einen von Roger Behrens. Bitte um Aufmerksamkeit. Er hat uns über den historischen Ursprung und die gesellschaftliche Funktion von Werbung aufgeklärt. Zum zweiten von Paulette Gensler ein Text. Verführung zur Mündigkeit. Sie hat erklärt, warum es keine richtige Werbung im Falschen geben kann, noch richtige Argumente gegen die Reklame. Dann haben wir einen Vortrag im Originalton gehört von Theodora Becker. Den hat sie 2013 gehalten in Halle mit dem Titel Sehnsucht nach Unmittelbarkeit. Prostitution als illegitimes Kind der Kulturindustrie. Einen kleinen Aufsatz von Magnus Klaue. Das Ende der Diplomatie. Warum Linke weder Liebe noch Affären, sondern nur Beziehungen kennen. das also die vier Beiträge zur Sachzwang FM Ausgabe Werbung und Geschlecht. Der ideologische Staubsauger verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator.